Eine Direktübertragung des rumänischen Fernsehens von den Massenkundgebungen auf dem Republikplatz wurde gegen 18 Uhr unterbrochen. Zuvor seien Schreie gehört worden. In der westrumänischen Stadt Temeschwar sowie in Hermannstadt hatten die Sicherheitskräfte am Nachmittag ihre Waffen niedergelegt und ihren Kampf gegen die Bevölkerung aufgegeben. Der gestürzte rumänische Staatschef Ceausescu und seine Ehefrau waren ebenfalls am Nachmittag in der Stadt Târgoviște nach mehrstündiger Flucht festgenommen worden. Aus Bukarest verlautete, sie sollten vor ein Volksgericht gestellt werden. Inzwischen hat ein Nationalkomitee für Demokratie offiziell die Macht bis zur Abhaltung von Wahlen übernommen. Noch am Abend soll sich ein Regierungsausschuss konstituieren und die Bevölkerung über dessen Zusammensetzung und Beschlüsse in Kenntnis gesetzt werden. Das Brandenburger Tor in Berlin ist 28 Jahre nach dem Bau der Mauer wieder offen. Bundeskanzler Kohl und DDR-Ministerpräsident Modrow trafen am Nachmittag unter dem Jubel zehntausender Menschen an einer der beiden neu eingerichteten Kontrollstellen zusammen. Gemeinsam gingen die beiden Regierungschefs anschließend durch das klassizistische Tor. Noch während der Zeremonie durchbrachen die Wartenden die Absperrungen und kletterten auf die Mauer. DDR-Ministerpräsident Modrow unterstrich, an diesem Tor dürfe nie mehr der Brandgeruch des Krieges wehen. Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, ich gebe jetzt ab nach München. Ja, guten Abend, verehrte Zuschauer, zu unserem zweiten Brennpunktteil. Wer hätte sich das vor einer Woche träumen lassen, bevor das Revolutionsjahr 1989, das an dramatischen Höhepunkten ja wahrlich reich war, zu Ende geht, noch einmal eine Steigerung der Umsturz in Rumänien. Leider geht es bei uns nicht so geordnet zu wie bei Fritz Pleitgen am Brandenburger Tor. Wir haben versucht, Berichte eigener Korrespondenten einzuspielen. Zwei Leitungen sind uns jetzt eben zusammengebrochen. Aber zunächst, da ja die Kämpfe in Bukarest immer noch weitergehen, die neuesten Bilder von den Kämpfen um den Präsidentenpalast. Ja, die Bilder waren leider unkommentiert. Wir haben sie eben erst erhalten. Es scheint also die Lage in Bukarest noch nicht hundertprozentig stabilisiert zu sein. Aber mir scheint auch, dass es ein Zurück nicht mehr gibt. Ein Zurück zu dem, was vorher war. So wird wohl demnächst auch in Bukarest eine Straße benannt werden nach dem Tag, dem heutigen Tag, nach dem 22. Dezember. Diesen für Rumänien so oder so historischen Tag skizziert noch einmal Stefan A. Meyer. Heute Nachmittag vor dem Königspalast. Hunderttausende jubeln, skandieren und freuen sich und sie schreien, Ceausescu soll vor Gericht. Freudentaumel in allen Straßen der rumänischen Hauptstadt. Dem Siegeszeichen war in der Nacht eine dramatische Aktion vorausgegangen. Polizei und der Geheimdienst wollten die Demonstranten auseinandertreiben. Doch die Menge stürmte die Zentrale der Partei. Es wird auch noch am frühen Morgen zwar geschossen, Hunderte sollen getötet und verletzt worden sein. In einer dramatischen Aktion waren Ceausescu und seine Frau Elena zunächst am Morgen mit einem Hubschrauber abgeflogen. Doch sie setzten ihre Flucht im Wagen fort, nachdem sie auf dem Militärflugplatz von Tito entdeckt worden waren und wurden, wie am späteren Abend gemeldet wurde, dann festgenommen. Auslöser des Aufstandes zum Sturz Ceausescus am Morgen war offenbar die Meldung vom angeblichen Selbstmord des Verteidigungsministers. Der hatte sich geweigert, die Niederschlagung der Massenkundgebungen in Bukarest und in anderen Städten zu unterstützen. Danach verbündeten sich zahlreiche Soldaten mit den Demonstranten und sie stürmten als Zentrale der neuen Freiheit das staatliche Fernsehen. Nieder mit den Dieben, sagt dieser Sprecher. Wir haben die große Bitte, verteidigen Sie mit uns dieses Gebäude. Das Fernsehen berichtet mühsam, das ganze Land schaut uns zu. Wir sollen nicht verspielen, was wir erreicht haben. Ruhe und Ordnung sind wichtig, damit wir nicht überrumpelt werden. Sie müssen wissen, dass der Geheimdienst noch nicht aufgegeben hat. Man weiß nicht, wo Ceausescu ist. Wir müssen Unterstützung haben. Aus dem Rundfunkgebäude war den ganzen Abend live berichtet worden. Es sprachen Sprecher der Führung des Volksaufstandes, die sich als Front für das Heil des Vaterlandes bezeichnet hatte. Aus Telegrammen wurde stündlich über die neuesten Entwicklungen im Land berichtet. Ansprechpartner sind nach ihrer eigenen Aussage Angehörige der Armee, Oppositionelle, Arbeiter, Studenten und Intellektuelle. Der Menge wird bewusst Mut zugesprochen. Den Plan, die Dörfer zu beseitigen, er soll eingestellt werden, sagt der ehemalige UNO-Botschafter Masiul vor dem Balkon des ZK-Gebäudes. Zu abendlicher Stunde werden die großen Herausforderungen angesprochen. Wir lieben und respektieren die ethnischen Minderheiten, heißt es. Wir müssen das Bildungswesen reformieren, indem wir den Marxismus und Leninismus ab heute streichen. Weg mit diesen schlimmen Dogmen. Die Lüge und die Heuchelei sollten nicht mehr unterstützt werden. Wir brauchen andere, gesunde, moralische Grundwerte, Verantwortung und Kompetenz für Rumänien. Und zu diesen beeindruckenden Bildern vor dem staatlichen Fernsehen Rumäniens bringen wir nun den Originalton der rumänischen Nationalhymne vor Ceausescu, die das Fernsehen in Bukarest am Nachmittag spielte. Ich begrüße nun im Studio einen sachkundigen Gast, Frau Annelie Ute Gabani vom Südostinstitut in München. Guten Abend, Frau Gabani. Sie haben heute, wie Sie mir erzählt haben, den ganzen Tag Radio Bukarest abgehört, bis jetzt hin zum Abend. Und Ihnen sind einige Unstimmigkeiten aufgefallen mit unserer normalen Nachrichtenlage und es sind wohl auch einige Ergänzungen nötig. Ja, genau. Ich meine, eine sehr wichtige Information wäre, dass um 9 Uhr ein Kommuniqué, das letzte Präsidialdekret Nicolae Ceausescus gesendet wurde, worin er einerseits den Ausnahmezustand für das ganze Land, also auch Bukarest, verhängte, nicht nur Temeswar, ja, wie bisher. Und gleichzeitig wurde gemeldet, dass der Vaterlandsverräter Vasile Milia, der Verteidigungsminister, sich das Leben genommen habe. Das wurde übrigens bisher weder bestätigt noch dementiert. Diese Nachrichten wurden 2 Stunden lang gesendet, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Um 11.55 Uhr stürmte dann eine Gruppe von Rumänen, wie sie sich selber nannten, das Gebäude des Fernsehens und sie gaben ein Kommuniqué raus, das verlesen wurde von dem Schriftsteller Mircea Dinescu, der ja schon in die Opposition seit einiger Zeit gegangen ist und auch im Westen Aufsehen erregt hat. Dann traten mehrere Schriftsteller vor das Mikrofon und vor die Kamera. Es war unbeschreiblich, was sich da abgespielt hat. Die Schriftstellerin Anna Blandiana, die ebenfalls seit einigen Jahren Publikationsverbot hat, Und übrigens auch ein Regisseur, Sergej Nikolajewski. Was lässt sich jetzt daraus folgern für unsere Nachrichtenlage, weil die meisten Namen sind uns ja gar nicht bekannt. Ja, gerade der letzte Name ist vielleicht interessant, weil ich glaube, dass dieser Mann mit Corneliu Manescu verwechselt wurde. Er sieht nämlich Manescu, zumindest so wie er vor einigen Jahren aussah, sehr ähnlich. Das würde auch erklären, weshalb die Meldung durch die gesamte Presse gegangen ist. Also Sie möchten damit sagen, dass der Manescu, der hier im Fernsehen vorgestellt wurde, nicht der Manescu das ist, um den es geht? Nein, das war überhaupt kein Manescu, sondern ein Regisseur namens Sergiu Nicolaescu, so wurde er auch im rumänischen Text vorgestellt. Ich bekomme eben eine neue Nachricht, Ceausescu verließ das Land. Der gestürzte rumänische Diktator Nicola Ceausescu hat nach dem Bericht des rumänischen Fernsehens das Land verlassen. Er wurde von seiner Frau Elena begleitet, mehr steht dabei nicht. Gibt es heute noch etwas anzumerken zu den Abläufen, wie wir sie aus den Nachrichten kennen? Ja, ich glaube, ein sehr wichtiger Name ist in der westlichen Berichterstattung überhaupt nicht gefallen. Und zwar ist er einer der Vertreter dieses Komitees für die nationale Errettung. Es ist Ion Iliescu. Ich glaube, es ist der Mann, der wahrscheinlich die neue Führung, sei sie nun kollektiv oder nicht, leiten wird. Der Sohn von Kommunisten, die in der Illegalität gekämpft haben vor 1944. Er gilt als Freund Gorbatschows und wurde schon lange als ein möglicher Nachfolger Ceausescus gehandelt. Allerdings war er irgendwann mal auch Ceausescus Kronprinz. Mhm. Bis 1971, er wurde dann eigentlich ganz aus dem Apparat entfernt, Ende des Jahres 1984. Ja. Einstweilen schönen Dank, wir reden nachher noch einmal weiter. Was haben wir jetzt, Frage an die Regie, für einen Bericht vorliegen? Lila. Ja, meine Damen und Herren, ich erinnere mich noch an den Sommer 1965, als ich damals als Zeitungsreporter nach dem Amtsantritt Ceausescus in Bukarest war und an allen Ecken und Enden in der Stadt die Aufbruchstimmung der Bevölkerung und die Hoffnung der Bevölkerung spürte, Hoffnungen, die in den neuen Mann gesetzt wurden. Dann kam die immer stärkere Machtballung in seiner Hand, der Terror seiner Geheimpolizei und schließlich die absurden Phrasen vom Titan in unserer Zeit, vom Verkünder einer goldenen Zukunft, von dem Mann, der zu groß ist für sein kleines Land. Je weniger Brot die Bevölkerung bekam, umso häufiger musste sie diesen Unsinn ertragen. War denn irgendetwas dran an diesem Mann, das diese unwürdige Speichelleckerei seiner Gefolgsleute erklären könnte? Oder war es einfach die nackte Angst vor einem im Grunde belanglosen Menschen, der sich jedoch zugleich als größenwahnsinniger und heimtückischer Despot erwies? Das Folgende ist kein Porträt oder Psychogramm, es sind nur einige Beobachtungen bei öffentlichen Auftritten des Diktators. Unser Rumänien-Korrespondent Dagobert Lindlau hat sie aus seinen aktuellen Beiträgen der letzten zwei Jahre zusammengestellt. Das war noch vor dem schlimmsten Winter 87-88 und nachdem die Medien des Westens bereits aufgehört hatten, Ceausescu für seine Unabhängigkeit von Moskau zu loben. Noch immer feiert ein kriecherischer Apparat seinen größten wahnsinnigen Führer. Nicolae Ceausescu, 1918 geboren, Schusterlehrling mit 15 Jahren aktiver Kommunist und 1965 Generalsekretär. In den Folgejahren auch noch Oberbefehlshaber und Staatspräsident, totale Machtfülle, totale Diktatur. Seine Frau Elena, die ihn teilweise steuert, ebenfalls an Schaltstellen der Macht und sein Sohn Niku, auch er macht Karriere. Nur seinem Familienclan hat der Diktator vertraut. Parteitag 89. Dieselben einstimmigen Beschlüsse, fast dieselben Reden, dieselbe Jubelregie wie immer bei Ceausescus Parteitagen. Als ob nichts geschehen wäre in der Welt des realen Sozialismus. Die Versorgungsprobleme des Landes, die Isolation des Regimes haben in der sechsstündigen Rede von Präsident Ceausescu keinen Platz. Das wirkliche politische Klima ist nicht hier drinnen zu spüren. Noch nie zuvor sind Journalisten bei der Einreise so gründlich und gegen alle KSZE-Vereinbarungen gefilzt worden wie bei diesem Parteitag. Sogar berufliche Unterlagen und persönliche Notizen wurden kontrolliert und teilweise sogar konfisziert. Wenn das ein Symptom ist, dann das einer wachsenden Nervosität des Regimes. Seine Umgebung tut alles, um Nachrichten aus der Realität von ihm fernzuhalten. Auch deshalb hält er es für seine historische Mission, gerade jetzt standzuhalten. Die Kameras dürfen bei diesem Parteitag nicht nach vorne. Nahaufnahmen sind unerwünscht. Sie entstehen erst bei einem exklusiven Termin für die ARD. Überraschenderweise hat der 71-Jährige aus der Nähe eine viel interessantere Physiognomie als auf den belanglosen Jubelbildern, die man draußen überall an den Wänden sieht. Die Audienz bei Ceausescu erinnert an das Hofzeremoniell des 19. Jahrhunderts. Der Alleinherrscher scheint, allen Gerüchten zum Trotz, bei bester Gesundheit zu sein. Der Gesprächsinhalt ist in 10 Verhandlungen festgelegt worden. Für Fragen nach Menschenrechten, nach Dissidenten oder nach der Reform in der DDR steht der Präsident ohnehin nicht zur Verfügung. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ceausescu von seiner Mission überzeugt ist, aber auch, dass um ihn herum eine eiskalte Prätorianergarde von 2 bis 3 Dutzend Leuten das Heft in der Hand hat und dafür sorgt, dass weder realitätsnahe Informationen noch Fragen an ihn herankommen, die sein Weltbild verändern könnten. Sie wissen ganz genau, wenn die Realität einmal bis hierher in den Palast vordringt, dann sind sie verloren. Ja, nun scheint es soweit zu sein. Frau Gabani, Sie haben den Personenkult Ceausescus und um Ceausescu schon vor 10 Jahren wissenschaftlich analysiert. Wie kommt so etwas zustande? Ceausescu hat einmal in einem Interview mit einer französischen Zeitung auf die Frage, wieso er eigentlich den Personenkult zulasse, geantwortet, das sei eine Frage des Weitblicks und der Organisation. Angetreten ist Ceausescu als Gegner des Personenkults, und zwar nicht nur Stalins. Er hat sich ja als Entstalinisierer anfangs geriert, um das Wohlwollen der Bevölkerung und auch wohl eines Teils des Apparats zu gewinnen. Er hat aber auch den Personenkult seines Vorgängers, der übrigens schon Giorgio Deges ganz heftig florierte, attackiert. Das ging, glaube ich, eine Zeit lang gut, bis er sich etabliert hatte. Und dann sind wohl auch einige Berater, als der, sagen wir mal, beste Organisator des Personenkults gilt Dumitru Popescu, sein damaliger Propagandasekretär, der ihn auch erstmals mit allen Großen der Weltgeschichte von Caesar bis Napoleon verglichen hat. Und das ging dann eigentlich schrittweise weiter und schloss irgendwann auch Frau Elena ein. Was im Westen nicht bemerkt wurde, ist, dass Rumänien seit Beginn dieses Jahres, seit Elena auch das 70. Jahrzehnt erreicht hatte, 2 Führer hatte. In der Presse war von 2 Conducator die Rede. Es wird ja oft sogar gesagt, seine Frau hätte starken Einfluss auf ihn gehabt, wäre die eigentlich Mächtige im Land gewesen. Kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Es scheint, dass auch bei Besuchen im Ausland, beispielsweise in Jugoslawien, wie man mir kürzlich erzählte, Elena sich bei Fernsehaufnahmen immer ins Bild zu setzen versuchte, ihn gelegentlich mal auch am Arm zupfte oder ganz einfach ihm ins Wort fiel. Und das geht eigentlich schon einige Jahre so, wobei man ihn allerdings damit nicht entlasten sollte. Warum war es aber möglich, die ganze Partei, den ganzen Führungsapparat damit zu infizieren oder damit zu beeindrucken? Warum gab es nicht mehr Widerstand in der Partei? Ja, ich glaube, eine Zeit lang hat Ceausescu es geschafft, sich nicht nur der Partei, dem Parteiapparat, sondern auch wohl vielen Bürgern im Lande als ein Verteidiger der nationalen Werte, der nationalen Unabhängigkeit zu präsentieren. Und das ging wohl bis 1968 auch überzeugend. Übrigens auch im Westen. Ich glaube, im Nachhinein ist auch mancher Kommentator bei uns nicht mehr so glücklich über die Wertschätzung Ceausescus, die er in den 70er Jahren gehabt hat, nur weil er von Moskau unabhängig war. Ja, ich glaube, man muss das auch nicht so selbstkritisch sehen, weil was damals richtig war, und ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, dass Rumäniens damaliger Außenminister Corneliu Manescu, der sich heute auch, heute noch nicht, aber wieder zu Wort gemeldet hat in einem Aufruf im März, wie Sie wissen, dass ja auch Manescu diese Politik voll mitgetragen hat. Und diese Politik hat ja dem westlichen Sicherheitsinteresse auch genützt. Nur wurde sie von Ceausescu mehr und mehr zum eigenen Machterhalt eingesetzt und damit pervertiert. Was jetzt eigentlich während des Aufstands erst richtig in Erscheinung getreten ist, ist, dass offensichtlich die Armee nicht so hinter dem Diktator stand wie die Sicherheitskräfte, die Polizei, die Truppen des Innenministeriums. Wie war denn da die Machtverteilung und was spielte da eine Rolle? Ceausescu hat beide Apparate mehrmals gesäubert und es gab auch immer wieder Abtrünnige aus seiner Sicht. Es gab auch Putschversuche. Einen ersten Putschversuch eines Generals namens Ion Șerp hat es schon 1971 gegeben in Rumänien. Dann gab es in den 80er Jahren 2 Umsturzversuche seitens der Militärs, und zwar im Februar 1983. Und im Oktober 1985, 83 setzte Ceausescu dann seinen Bruder Ilie als politischen Kommissar und Aufseher der Partei über die Armee ein. Und 1985 wurde dann der jetzige Verteidigungsminister Wassily Milia eingesetzt, nachdem ein Versuch der Sowjets, seinen Vorgänger Olteanu abzuwerben, gescheitert war. Ich bekomme eben eine Nachricht, wieder eine neue. Die Kämpfe um Radio Bukarest halten immer noch an. Truppen des Innenministeriums beschießen den Sender und versuchen, ihn offensichtlich zu erobern. Verknüpfen wir das mit der letzten Frage. Es ist in Rumänien noch nicht alles gelungen, aber es scheint ja wohl nicht mehr umkehrbar zu sein. Wie geht es Ihrer Meinung nach weiter? Und was unterscheidet Rumänien von anderen osteuropäischen Entwicklungen? Zu den Ereignissen möchte ich noch sagen, den Film, den Sie vorhin abgespielt haben, da gab es auch einen Text dazu auf Rumänisch. Ja. Und zwar wurde da gerufen, die Soldaten seien schon im Gebäude und man solle nicht mehr schießen. Das könnte also darauf hindeuten, dass zu dem Zeitpunkt zumindest die Armee einen gewissen Vorteil bei den Kämpfen errungen hat. Mhm. Es ist sehr interessant, wenn man die Ereignisse heute verfolgt, zu sehen, wie sich das rumänische Fernsehen auch zu einer Art Hauptquartier für die Aufständischen, wenn man das mal so nennen darf, entwickelt hat. Es wurde also immer wieder nach bestimmten kommandierenden Generalen gerufen. Es hieß General Hortopan, wo sind Sie? Kommen Sie zum Fernsehen? Oder General Stănculescu. Sagen Sie, wie demokratisch kann die Entwicklung in Rumänien werden? Wird sie ähnlich wie in der DDR, wie in Ungarn, wie in Polen werden? Die Versprechungen, die von der jetzigen Führung an die Menge ausgegeben wurden, die klangen so, als ob man mit dem Kommunismus Schluss machen wolle. Das sagte auch Masilu, der ehemalige UNO-Beauftragte. Man wolle mit dem Kommunismus der letzten 45 Jahre aufräumen. Das Dokument, das diese Front vor dem Parteikongress bekannt gegeben hat, eine Art programmatisches Dokument, das unterschied sich eigentlich nicht so sehr von dem Kommunismus mit etwas demokratischerem Gesicht, den wir auch in anderen Staaten... Nun gab es Übergänge ja auch mit Herrn Krenz in der DDR. Genau. Es kann ja auch eine Zwischenstufe sein. Genau, die Salamitaktik wird rückgespult. Ja. Besten Dank, Frau Galbani. Bevor wir zum Ende kommen, noch Frage an die Regie. Ist der Beitrag von Büssem inzwischen eingetroffen? Leider nicht. Gut, er konnte leider nicht überspielt werden. Meine Damen und Herren, bei allen Unterschieden, die Rumänien zu den anderen osteuropäischen Staaten und zur Situation dort hat, hinter den dramatischen Veränderungen in Osteuropa scheint mir doch ein gemeinsamer Nenner zu stehen. Zumindest eine gemeinsame Hoffnung für uns, nämlich, dass das ganze Europa wieder ersteht und dass es erstmals demokratisch sein wird. Weimarer Republik. Jung, unfertig, ungesichert, sie will vom alten Glanze zehren, vielleicht auch staatstragende Kontinuität beweisen, den reaktionären Kräften zu gefallen sein. Nach dem verlorenen Krieg 1418 lässt man die Heimkehrer durchs Tor einziehen und ein SPD-Mann spricht von ihnen als denen, die gelitten hätten wie niemand zuvor. Er ahnt nicht, was kommt. An die Töne erinnert sich mancher. Da feiern die braunen Horden ihren Sieg, da marschieren die fackeltragenden SA-Männer unter den grünspanbesetzten Rossen hindurch. Deutschland, Vaterland, wir kommen schon. Zur Wilhelmstraße geht der Zug zur alten Reichskanzlei. Da feiern sie ihren österreichischen Führer, der, wieso bloß immer durch Gottes Fügung, Gott muss auch am Brandenburger Tor immer für alles herhalten. Da grölen sie und geprügelt wird auch, weil es welche gibt, die anders denken. Und als sie sich dann wirklich ganz und gar in der Macht befinden, als das Parlament, das doch nur Schritte weit entfernt regieren soll, kontrollieren soll, sich selbst kastriert, da wird noch dreimal bombastisch gefeiert am Tor. Die Olympischen Spiele mit Glanz und Gepränge, die 700-Jahr-Feier Berlins 1937, bunt und eigentlich doch nur einfarbig braun. Und ein Jahr später, als der Gesinnungsgenosse aus dem faschistischen Italien befeiert werden soll, beim Mussolini-Besuch. Und dann noch einmal 7 Jahre später und 12 Jahre nach der Gründung des angeblich 1000-jährigen Reiches. Die Russen kommen. Wochen und Monate schon hat man das Grollen der Geschütze vom Oderbruch her gehört, schlugen die Granaten in der Stadt ein. Das Tor, hier wie auch von Bomben, fast immer verschont. Irini, die Friedensgöttin, hat sie doch ihre Hand drüber, wohl kaum. Im Mittelpunkt der letzten Kämpfe steht es dann auch das Brandenburger Tor. Marschall Schukow, aber er kommt von Osten. Ein Rotarmist pflanzt als Zeichen des Triumphes die rote Fahne auf, gegenüber, auf dem Reichstag in Sichtweite. Und danach dann das nächste Staatssymbol, die Fahne der DDR mit Hammer und Zirkel. Und wieder vollzieht sich Geschichte am Tor. Am 17. Juni 1953, da klettert ein junger Arbeiter mit Hilfe anderer am Tor empor, entfernt die Fahne wieder. Tausende marschieren durch das Tor nach Berlin-West. 3 Jahre zuvor war die neu gegossene Quadriga vom Senat West, dem Magistrat Ost, zum Geschenk gemacht worden. Doch man entfernt den Adler und das Eiserne Kreuz, die Symbole des preußisch-deutschen Militarismus. Originalton 1958 ist das. Sie müssen weg. Jetzt wollte man sie gerade wieder drauf tun. Die roten Preußen haben ihre Wurzeln wiederentdeckt, seit geraumer Zeit schon. Geht's doch nicht ohne Geschichte? Und 1961, da wird das 65 Meter breite Tor mit seinen 5 Durchfahrten endgültig geschlossen. Da wird sie errichtet, die Mauer, und jedes zweite Foto von ihr, das in die Welt geht, zeigt auch das Brandenburger Tor. 40 Jahre alt muss die DDR werden, die Bundesrepublik desgleichen, bis sich was ändert, etwas in Bewegung kommt. Und noch vor 3 oder 4 Wochen erklären Berliner Politiker in Ost und West in seltsamer Einmütigkeit, dass das Tor, das wieder zu öffnende, nunmehr wieder eröffnete Tor, zwar irgendeinen Symbolwert schon habe, aber seine Öffnung dann eben doch von keiner besonderen Bedeutung sei. Sie korrigieren sich bald und wohl doch unter dem Druck gemeinsamer Vergangenheit, die jetzt hier am Tor und nirgendwo sonst so auffällig in irgendeine, irgendwie gemeinsame Zukunft mündet. Ja, welche soll's denn nun sein? Taktgefühl, nicht musikalisches, verhindert das Abspielen von Hymnen, wenn Deutsche und Deutsche sich am geschichtsträchtigsten Ort begegnen, am geografischen Dollpunkt ihrer Historie. Und vielleicht sollte man sie weglassen, die befrachteten, die erstaunlicherweise beide mit gestrichenen Strophen gestraften Hymnen. Vielleicht sollte man wieder an diesem Tag, wenn schon überhaupt, jene andere hören lassen, die schon mehrmals, als man sich nicht einig werden konnte, für Deutsche aus Ost und West, als sie noch gemeinsam antraten, gewählt wurde. Schiller und Beethoven, der Schwabe und der Bonner. Schade, dass kein Sachse hier dirigiert. Aber immerhin, es singen Berlinerinnen und Berliner. Das war das Tagebuch aus Berlin. Am Mikrofon Peter Krönig.